SWR 2 Wissen. Teresa von Avila gilt heute weithin als Vollenderin der Frauenmystik. Doch zu ihren Lebzeiten war ihr Lebenswerk umstritten. Man schleppte sie vor die Inquisition. Signori Cardinali, venerati fratelli, figli e figlie tutte in Cristo. Noi abbiamo conferito, o meglio, noi abbiamo riconosciuto il titolo di dottore della Chiesa a Santa Teresa di Gesù. Am 27. September 1970 wurde Teresa von Avila als erste Frau in der Geschichte zur Kirchenlehrerin ernannt, von Papst Paul VI. Zu ihren Lebzeiten im 16. Jahrhundert war ihr das nicht vergönnt gewesen. Da galten für Frauen ganz andere Sitten. Die ehrenhafte Frau, die Beine überkreuzt und zu Hause. So lautete eine spanische Regel aus dem 16. Jahrhundert. Aus jener Zeit, die in Spanien auch das goldene Zeitalter heißt. Für Frauen allerdings waren die Zeiten alles andere als golden. Sogar im religiösen Leben galten sie als minderwertig. Francisco de Osuna, ein bedeutender spanischer Mystiker, schrieb: Sobald du siehst, dass deine Frau hin und her wallfahrtet und sich Andächteleien hingibt und sich einbildet, heilig zu sein, dann schließ deine Haustür ab. Und wenn das nicht reichen sollte, dann brich ihr das Bein, wenn sie noch jung ist. Denn sie kann auch hinkend von ihrem Haus aus ins Paradies kommen. Schwierig war das Leben für eine Frau im Spanien des 16. Jahrhunderts. Ihren Ehemann hatte sie als Herr und Gut meines Lebens anzusprechen. Sie verabschiedete sich mit den Worten: Deine Frau und Sklavin, die dich sehr liebt. In jener Zeit lebte auch jene Frau, die als Vollenderin der Frauenmystik gilt, Teresa von Avila. Sie wurde nicht nur als Frau diskriminiert, sondern galt auch als minderwertig, weil sie aus einer Familie von Neubekehrten, sogenannten Conversos, abstammte. Ihr Großvater war ein Converso gewesen, der vom jüdischen Glauben zum Christentum übergetreten war, so geschehen im Jahre 1485 in Toledo. Das war genau 7 Jahre, bevor alle nicht konvertierten Juden aus Spanien ausgewiesen wurden. Doch Conversos hatten es weiterhin schwer. Sie galten oft als Scheinbekehrte, verfolgt von der Inquisition, diskriminiert durch jene berüchtigten Statuten über die Reinheit des Blutes, die ihnen jegliche Ehre absprach. Über das Leben Teresas sind wir bestens unterrichtet von ihr selbst. Sie verfasste eine Autobiografie auf Anraten ihres Beichtvaters, um sich vor dem Vorwurf der Irrlehre zu schützen. Dabei deutet zunächst nichts auf ihre besondere Begabung hin. Wir waren 3 Schwestern und 9 Brüder. Meinem Vater war ich von allen die Liebste. Ich war nicht ganz 12 Jahre alt, als meine Mutter starb. Kurz darauf brachte man mich in ein Kloster der Stadt, in das Kloster zur Menschwerdung in Avila, wo Personen meines Alters und Standes erzogen wurden. Da ich keine Mutter mehr hatte, wäre es nicht ratsam gewesen, mich allein zu Hause zu lassen. Dem Ordensstand stand ich aber damals sehr ablehnend gegenüber. Teresa ist also nicht besonders fromm gewesen. Und auch das Klosterleben war alles andere als asketisch. Die Insassinnen konnten Besuche empfangen und persönlichen Interessen nachgehen. Die strenge Klausur wurde nicht verfügt, persönliche Armut nicht unbedingt gefordert. Nach 1,5 Jahren entscheidet sich Teresa dann, Nonne zu werden. Nichts jedoch erfahren wir über eine dramatische Bekehrung. Nichts von Bußkämpfen, von Lebens- und Heilsängsten, wie sie sonst für mittelalterliche Mystikerinnen charakteristisch waren. Warum aber wurde sie dann Nonne? Vor einer Heirat aber schreckte ich zurück. Um gut verheiratet zu sein, wie man sagt, muss die Frau sich dem Mann gegenüber so verhalten, dass sie, wenn er niedergeschlagen ist, sich auch traurig zeigt, wenn er aber fröhlich ist, ebenfalls fröhlich, auch wenn sie es nicht ist. Das Klosterleben bewahrt davor, einem Manne unterworfen zu sein, einem Manne, der oftmals das Leben der Frau ruiniert. Dem unattraktiven Ehealltag war ein Klosteraufenthalt allemal vorzuziehen. So stellte es sich Teresa auch im Rückblick immer wieder dar. Religiöse Motive waren bei Teresas jugendlichem Entschluss nicht maßgebend, wohl aber der freundschaftliche Umgang mit den Schwestern des Klosters und wohl auch der Wunsch, die Kraft des eigenen Willens zu erproben. Der Augenblick, in welchem ich das väterliche Haus verließ, schwebt noch meinem Gedächtnis vor. Es war mir damals, dass ich glaubte, der Tod könne nicht furchtbarer für mich sein. Aber Gott verlieh mir solchen Mut, mich selbst zu überwinden, dass ich meinen Entschluss ausführte. Der Klostereintritt also eine ausgesprochene Willensprobe. Daran zeigt sich schon früh die Charakterstärke Teresas. Der Entschluss kostete sie viel Kraft, sodass sie krank wird. Und Krankheiten werden auch weiterhin ihr Leben bestimmen. Eine Kur wird ihr verschrieben, Ärzte kümmern sich um sie, zum Teil mit den damals üblichen harten Behandlungsmethoden. Ein Grund, weshalb Teresa Zeit ihres Lebens nicht viel von der ärztlichen Kunst gehalten hat. Während ihrer Krankheit fällt ihr ein Buch in die Hände, das dritte ABC von Francisco de Osuna. Seitdem öffnet sie sich mystischen Gedankengängen. Thema ihres eigenen Erlebens ist seitdem das Geheimnis des innerlichen Gebetes. Ihre 500-seitige Lebensbeschreibung ist in Wahrheit eine Meditation über dieses mystische Thema. 18 Jahre lang hat sie über das innerliche Gebet nachgedacht. Doch ergreifend schlicht will uns die Wesensbestimmung ankommen, welche Teresas tiefste und intimste Erfahrung ausmacht. Meiner Ansicht nach ist das innerliche Gebet nichts anderes als ein freundschaftlicher Austausch, bei welchem wir uns oftmals mit dem unterreden, von dem wir wissen, dass er uns liebt. Die Mystik Teresas ist eine freundliche und freundschaftliche Mystik. Nichts mehr erfahren wir bei ihr über den harten und unerbittlichen Rigorismus jener Mystikerinnen, die dem Mittelalter zuzurechnen sind. Von harten Bußwerken als Vorbereitung auf die mystische Erfahrung will sie nichts wissen. Die natürlichen Kräfte der Seele, der Verstand und der Wille sollen nicht unterdrückt oder überfordert, die mystische Erfahrung nicht erzwungen werden. Ich habe bereits erwähnt, dass die Seelenkräfte ihre natürliche Tätigkeit nicht einstellen. Es findet aber die Seele ein so vollkommenes Genügen in Gott, dass sie ihre Ruhe und Stille nicht verliert. Verstand, Wille und Gedächtnis schweifen nicht mehr umher, sondern werden allmählich wieder gesammelt. Das Gebet der Ruhe ist ein Fünklein der wahren Liebe Gottes, welche der Herr in der Seele zu entzünden beginnt, indem er zugleich will, dass die Seele erkenne, was diese mit Wonne verbundene Liebe ist. Die mystische Meditation Teresas ist nicht gegen den Verstand gerichtet und beruht auch nicht auf der Ausschaltung der Willenskräfte. Auch alle Exaltationen sind ihr suspekt. Nicht in Vergießung von Tränen, nicht in jenen Süßigkeiten und zärtlichen Andachtsgefühlen, wonach wir meistens verlangen und worüber wir uns freuen, besteht die Liebe Gottes, sondern darin, dass wir ihm dienen in Gerechtigkeit mit Seelenstärke. Teresas Mystik ist eine nüchterne Mystik. Nichts erfahren wir von Ekstasen und Verzückungen, von Entrückungen und außergewöhnlichen Visionen wie sonst bei mittelalterlichen Mystikerinnen. Ihre Mitschwestern warnt sie nachdrücklich vor allen Selbstüberhebungen. Ihre Mystik ist eine Mystik der Geduld. Viel ist daran gelegen, dass man den Geist nicht höher zu erheben trachte, sondern warte, bis der Herr ihn erhebt. Das Geheimnis der mystischen Meditation hat Teresa als Erkenntnis im Augenblick bezeichnet. Mystische Erkenntnis ist ihr eine Ganzheitserfahrung, in der die Kräfte des Verstandes, des Gefühls und des Willens harmonisch zusammenstimmen. In einem Augenblick verstand ich alles, sodass ich fürwahr darüber staunte. Viele Jahre lang habe ich eine Menge von Dingen gelesen, aber nichts von ihnen verstanden. Jeder Versuch in dieser Beziehung kostete mich nicht geringe Mühe. Wenn aber die Majestät es will, lehrt sie in einem Augenblick alles. Doch was bedeutet die mystische Erkenntnis im Augenblick konkret? In einem berühmt gewordenen Gleichnis hat Teresa versucht, ihre mystische Erfahrung einzufangen. Es ist jenes Bild des mystischen Gartens, das von der lebensspendenden Kraft des Wassers handelt, vom Seelenvöglein kündet, von Freiheit und Geborgenheit weiß. Der Anfänger stelle sich vor, er beginne auf einem sehr unfruchtbaren Boden einen Garten anzulegen. Nun entschließt sich die Seele zum innerlichen Gebet, auf das die Pflanzen wachsen. Sehen wir jetzt, auf welche Weise der Garten bewässert werden kann. Entweder man schöpft das Wasser mit großer Mühe aus einem Brunnen oder man schöpft es mit geringerer Mühe mittels eines Schöpfrades. Oder man leitet das Wasser aus einem Flusse oder einem Bache in den Garten, was noch weniger Mühe macht. Oder es geschieht endlich die Bewässerung durch einen ergiebigen Regen, ohne irgendeine Bemühung von unserer Seite. Das vom Himmel kommende Wasser fällt oftmals hernieder, wenn der Gärtner nicht damit rechnet. Am Anfang geschieht das fast immer nach einem langen innerlichen Gebet. Da lässt der Herr das Vöglein der Seele von einer Stufe zur anderen fliegen, bis er es endlich nimmt und in das Nest setzt, damit es ruhe. Ein einziger Augenblick reicht hin, um der Seele alle Mühen zu nehmen. Die Schlichtheit dieses Gleichnisses ist unüberbietbar. Von den Mühen des mystischen Weges ist die Rede, aber auch von der Unverfügbarkeit der mystischen Erfüllung. Der Flug des Seelenvögleins vermittelt uns das Bewusstsein von Freiheit und das Bild des Nestes ein tiefes Gefühl von Geborgenheit. Teresas Mystik entspricht dem, was als Urvertrauen bezeichnet wird. Die freundschaftliche Mystik Teresas hat nicht nur Freunde gefunden. Unverständnis und Missverständnisse verdunkeln Teresas Lebensweg. Was hat man ihr vorgeworfen? Wer waren ihre Gegner? Da waren zunächst die Beichtväter, die ihr das Leben schwer gemacht haben. Sie kritisieren ihren Bildungshunger, ihre Lektüre, plaudern aus, was Teresa ihnen in der Beichte anvertraut. Geistesriesen waren sie auch nicht. Teresa hat ihre Halbbildung oft gerügt. Schlimmer jedoch, dass einige ihre Meditationen für Teufelswerk halten, sogar von Rasereien sprechen. Kein Wunder, dass sich Teresa 20 Jahre lang der Kontrolle eines Beichtvaters entzog und sich später für die freie Wahl des Beichtvaters einsetzte. Verdächtig machte sich Teresa auch, weil sie eine leidenschaftliche Leserin war. Lesende Frauen, das war den Kirchenoberen Teufelswerk. Melchior Cano, ein ansonsten eifriger Gelehrter und Ordensreformator in Spanien, wollte Frauen sogar das Lesen der Bibel in der Volkssprache verbieten. Und im Jahre 1559 erließ der Großinquisitor Fernando Valdez sogar ein Verbot aller geistlichen Bücher in spanischer Sprache. Er wusste warum. Frauen waren es vornehmlich, die diese Bücher lasen. Teresa hat unter diesem Lektüreverbot stark gelitten. Teresa war darüber hinaus Verfasserin eines Buches in spanischer Sprache. ihrer Lebensbeschreibung. So verwundert es nicht, dass ihr Beichtvater Domingo Báñez das Original verbrennen wollte, da es nicht angebracht sei, Schriften von Frauen zu veröffentlichen. All diese Verdächtigungen wären jedoch wohl kaum wirksam geworden, wenn Teresa sich mit ihrer ganz persönlichen Erfahrung beschieden hätte. Doch sie setzt mit 45 Jahren zu einem neuen Lebensabschnitt an, verlässt ihr Kloster in Ávila und gründet ausgerechnet in ihrer Heimatstadt das Josefskloster. Teresa schreibt über die Gründungssitzung: Eines Tages nun, als mehrere von uns zusammen waren, geschah es, dass eine von ihnen zu mir sagte: Wenn wir nur Lust hätten, nach Art der barfüßigen Karmeliterinnen zu leben, so wäre die Errichtung eines neuen Klosters möglich. Da ich ohnehin mit solchen Gedanken umging, so besprach ich mich über die Sache mit einer Freundin. Zunächst dachten die Frauen also nur an die Gründung eines einzigen Reformklosters, in welchem sie zurückgezogen leben wollten, nach der Regel der Karmeliterinnen, hingegeben dem meditativen Gebet. Die Schwierigkeiten allerdings waren beträchtlich. Nach natürlichem Ermessen konnte die Gründung nicht gelingen, da wir keine materiellen Mittel hatten. Und kaum wurde unser Vorhaben in Ávila ruchbar, da erhob sich schon eine solche Verfolgung gegen uns, dass ich es in Kürze gar nicht beschreiben kann. Man tadelte, man lachte und bezeichnete das Ganze als Unsinn. Mir sagte man, es ginge mir doch ganz gut in meinem Kloster. Und meinem Mutterkloster war ich geradezu verhasst, weil ich ein anderes Kloster mit strenger Klausur stiften wollte. Und auch der Ordensprovinzial wollte die neue Gründung nicht annehmen. Man war allseits der Meinung, es handele sich um eine Weibergrille. Mein Beichtvater teilte mir mit, alles das sei Träumerei. Doch Teresa bleibt unbeirrbar. Heimlich wird das Vorhaben in die Tat umgesetzt. Ihre Strategie ist dabei bedenkenswert. Sie legt sich nicht mit ihren Gegnern an, geht nicht an die Öffentlichkeit. Sie zieht sich sogar zeitweise aus den Gründungsgeschäften zurück. Nicht auf sich selbst vertraut sie, sondern auf die Sache, die sie vertritt. Es blieb nicht bei der einen Gründung. 17 weitere Klöster hat Teresa gegründet. Sie liegen um Ávila herum, mitten im Zentrum Spaniens, in Malagon, Valladolid, Toledo und Salamanca. Hinzu kommen die Stiftungen eines Klosters im nordspanischen Burgos und im südspanischen Granada. Teresas Klöster pflegen nicht nur das innerliche Gebet der Meditation, sie sind auch Orte einer ungewöhnlichen Toleranz, die einmalig ist im Spanien des goldenen Zeitalters. Nichts gibt sie auf die so heiß propagierte Standesehre, welche das Leben jeder spanischen Familie nachhaltig bestimmte. Nichts wollte sie wissen von dem überzüchteten Ehrbegriff, der die spanische Gesellschaft lähmte. Schon 1492 hatte man alle Juden aus Spanien ausgewiesen und 10 Jahre später mussten alle Muslime Spanien verlassen. Mit den Statuten über die Reinheit des Blutes wurden zum ersten Mal in der europäischen Geschichte rassistische Abstammungsgesetze eingeführt. Mit all dem wollte Teresa nichts zu tun haben. In ihren Klöstern galten Standesunterschiede nichts. Das Pochen auf vornehme Abstammung kommt hier nicht in Frage. Gebe Gott, dass in diesem Haus niemals derartige Dinge einreißen. Es wäre die Hölle. Vielmehr soll eine, die vornehmer Abstammung ist, den Namen ihres Vaters seltener erwähnen. Alle haben gleich zu sein. Genau 20 Jahre hat Teresa ihrem standesübergreifenden Klosterwerk gewidmet. Von den Schwierigkeiten berichtet sie in einem eigenen Werk, dem Buch von den Klostergründungen, eine Chronik von Freund und Feindschaften. Der Erzbischof von Burgos schrieb mir in überaus freundlicher Weise, wie sehr er meine Ankunft wünschte. Erforderlich sei aber die Zustimmung der Stadt Burgos für eine Klostergründung. Mir schien es allerdings, dem Erzbischof sei die Lust etwas vergangen. Ich ahnte, wie wenig ich mich auf ihn verlassen konnte. Durch Verhandlungen guter Freunde gelang es dann, die Erlaubnis der Ratsherren von Burgos für die Klostergründung zu erhalten. Ich aber war damals sehr krank, wie fast immer, wenn eine Klostergründung anstand. Man drängte mich dennoch inständig, sofort nach Burgos zu kommen, weil man fürchtete, es könnte etwas dazwischen kommen. Denn damals gab es auch andere Orden, die in Burgos ein Kloster errichten wollten. Die einen waren diesem, die anderen waren jenem Kloster zugeneigt. Der Erzbischof seinerseits erwog alle Ungelegenheiten und erklärte sich dann gegen meine Gründung, weil dadurch den anderen armen Klöstern Einbußen entständen. Doch Teresa ließ sich nicht abschrecken und fuhr unbeirrt nach Burgos, begleitet von weiteren Frauen. Die Fahrt nach Burgos war sehr beschwerlich. Der Karren blieb immer im Dreck stecken und der Regen war so reichlich gefallen, dass die Schiffsbrücke bei Burgos überflutet war. Als wir dann endlich in Burgos ankamen, wurden wir von der Stadt freundlich aufgenommen. Den Erzbischof jedoch fanden wir unwillig und erzürnt. Er beklagte sich darüber, dass ich nicht allein gekommen sei. Dann entließ er mich mit dem Bescheide, feste Einkünfte für das Kloster nachzuweisen, sonst könne er die Erlaubnis nicht erteilen. Einen Monat sollte es dauern, bis der Erzbischof zufriedengestellt war. O mein Gott, warum gebietest du mir Dinge, die unmöglich scheinen? Ich bin ja nur eine Frau. Dieser Bericht gibt uns einen Eindruck von den Mühen, die Teresa auszustehen hatte, aber auch von ihrer Hartnäckigkeit. Weit gefährlicher jedoch waren die Intrigen, sie vor die Inquisition zu ziehen. 1574 taucht ihr Name zum ersten Mal in den Akten der Inquisition auf. In Madrid und Sevilla kommt es zu gesonderten Verfahren gegen sie. Anklagepunkt: Teresa sei eine Illuminatin, eine Alumbrada, da sie das mystische Gebet praktiziere. Diese Anklagen waren sehr gefährlich. Die Alumbrados galten als Ketzer, die vom Feuertod bedroht waren. Man warf ihnen die Missachtung aller äußerlichen Frömmigkeitswerke vor, sowie die Verleugnung der kirchlichen Autorität. Teresa, eine Alumbrada, es sah nicht gut aus für sie. In ihrer Lebensbeschreibung hatte sie noch geschrieben: Nun stellte man mir mit großer Besorgnis vor Augen, es seien jetzt gefährliche Zeiten. Man könnte leicht eine Anschuldigung gegen mich erheben und mich bei der Inquisition verklagen. Dies kam mir spaßig vor und ich musste darüber lachen. Denn ich hatte keine Furcht, da ich bereit war, für die Wahrheit 1000-mal den Tod zu erleiden. Als es dann aber soweit ist und sie vor dem Inquisitionstribunal zu erscheinen hat, verhält sie sich sehr diplomatisch. Sie verteidigt sich nicht aggressiv, sie rechtfertigt sich nicht, sondern lässt ihr Lebenswerk für sich sprechen. Ihre leise Strategie setzt sich gegen alle Anschuldigungen durch. Ihrer sanften Mystik sind die Ankläger nicht gewachsen. Teresa hat sich bei ihrem 20-jährigen Gründungswerk nicht verbraucht. An den Beschwernissen ist sie nicht zerbrochen. Wir sehen sie im Jahre 1577 wieder beim Schreiben. Sie ist jetzt schon 62 Jahre alt, leidet an Durchblutungsstörungen, klagt über schreckliche Kopfschmerzen. Wohl Anzeichen einer sich anbahnenden Gehirnsklerose. Trotz dieser Beschwerden ringt sie sich jedoch ein Meisterwerk ab, jenes Buch, das Die Seelenburg betitelt wurde. Die Seele gleicht einer Burg aus 7 Wohnungen bestehend. Manchmal erscheint die Seele festungsartig, dann wieder gleicht sie einem Diamant oder einem klaren Kristall, oder sie verwandelt sich in den beglückenden Garten des Paradieses. 7 Wohnungen werden durchwandelt. Teresa vollzieht eine Reise durch die Orte ihres Inneren. Sie ist deshalb von allen Mystikerinnen sicher diejenige, die das Geheimnis der Innerlichkeit am intensivsten durchlebt hat. Im ersten Gemach kommt die Seele zur Betrachtung ihrer eigenen Armseligkeit, erlebt aber schon die Seelenstimmungen der Fülle, Weite und Größe. Im zweiten Gemach beginnt das innerliche Gebet. Die Tür ins dritte Gemach wird durch Ausdauer geöffnet. Vertrauen setzt die Seele nicht mehr in die Werke der Askese, nicht in den klösterlichen Lebenswandel. Im vierten Gemach vollzieht sich das Gebet der Ruhe. Im sechsten Gemach kommt es zur Vereinigung mit dem Geliebten und in der siebten Wohnung zur geistlichen Vermählung. Das sind die mystischen Stationen, die die Seele zu durchwandern hat. Ein Weg, auf dem sie sich verwandelt. Die Wanderung durch die Gemächer der Seele ähnelt einem mystischen Stirb und Werde, von Teresa ins Bild der Seidenraupe gefasst. Es soll da aus einem Samenei durch die Wärme ein lebendiges Räubchen entstehen, das sich von den sprossenden Blättern des Maulbeerbaumes ernährt. Man legt ihm dann Zweige hin, unter denen es mit seinem Mäulchen aus sich selber die Seide spinnt, aus der es eine eng anliegende Hülle bildet, in die es sich einschließt. Es wird nun zu einer hässlichen Raupe, die in der Hülle abstirbt und später als ein weißer, gar lieblicher, kleiner Schmetterling wieder aus ihr hervorkommt. So erweist sich Teresas mystische Erfahrung als ein lebendiger Prozess, als ewige Verwandlung. Sinnbild einer tief empfundenen Lebensmystik. Zeugnis jener außergewöhnlichen Frau, die am 4. Oktober 1582 verstorben ist. Von Rolf Bayer hörten Sie ein Feature über die Mystikerin Teresa von Avila. Morgen um die gleiche Zeit stellen wir Ihnen eine weitere Mystikerin vor, Marjorie Kempe.